Kapitel 4, Übung A18. Die deutsche Buchstabiertafel. Hören Sie und sprechen Sie nach. A wie Anton. Ä wie Ärger. B wie Bertha. C wie Cäsar. D wie Dora. E wie Emil. F wie Friedrich. G wie Gustav. H wie Heinrich. I wie Ida. J wie Julius. K wie Kaufmann. L wie Ludwig. M wie Martha. N wie Nordpol. O wie Otto. Ö wie Ökonom. P wie Paula. Q wie Quelle. R wie Richard. S wie Samuel. T wie Theodor. U wie Ulrich. Ü wie Übermut. V wie Viktor. W wie Wilhelm. X wie Xantippe. Y wie Ypsilon. Z wie Zacharias. Besondere Laute. CH wie Charlotte. SCH wie Schule. SZ wie SZ.